Hallo, hallo, meine lieben Freunde in Deutschland, Österreich, Schweiz, Liechtenstein, wo immer ihr auch verstreut seid. Südtirol, Kreta, wo immer ihr diese Videos anschaut. Teilt sie mit, verbreitet sie, wenn sie euch geholfen haben. Bringen wir eine Armee Gottes hervor, die in wahrer Vergebung wandelt und die zeigen, dass es in diesen Zeiten noch Menschen gibt, die wahrhaftig und wahr, wirklich ehrlich vom Herzen vergeben, so wie Jesus es getan hat. Also, wie hat Christus dir, mein lieber Freund, wie hat er mir vergeben? Erstens, er zeigte mir einen Akt der Barmherzigkeit. Zweitens, er ergriff die Initiative. Gott sei es gedankt, dass Jesus die Initiative ergriffen hat und nicht auf mich gewartet hat. Drittens, jetzt kommen wir zu einem Punkt, da uns viele von uns werden sich hier wahrscheinlich etwas beim Schlawittel, beim Krawattel backen müssen, wo wir uns backen müssen und sagen, hier muss sich etwas ändern. Und zwar, er gedenkt deiner Sünden nicht mehr. Hör zu, meine liebe Freunde. Das ist eine biblische Wahrheit. Gott gedenkt deiner Sünden nicht mehr. Nicht so hat er die vergeben. Und ich muss dir ganz ehrlich sagen, bei diesem Punkt C, da habe ich mir nicht nur sehr schwer getan, ich habe mir insofern sehr schwer getan, es in die Praxis umzusetzen, weil ich es auch nicht verstanden habe. Ich habe es deswegen nicht verstanden, weil die Religiosität ja diese Tatsache immer verkorkst hat. Ja, Gott hat deine Sünden ins Meer der Vergessenheit geworfen. Ich habe mal jemand bei unserer Schule des prophetischen und übernatürlichen angeboten, eigentlich nicht jemand, allen Schülern, die mir zeigen können, wo in der Bibel steht, denn da gab es ja die Aussage, ich weiß nicht, ob es da, die auch in Deutschland, ob die herumschwerte, aber immer wieder hörte ich diese Aussage, Gott warf deine Sünden ins Meer der Vergessenheit und dort ist eine Tafel, da steht Fischen verboten. Habt ihr das schon gehört? Und dann habe ich den Schülern gesagt, okay, wer kann mir den Bibelvers zeigen, dass Gott unsere Sünden ins Meer der Vergessenheit geworfen hat, dem biete ich 200 Euro bar an. Niemand hat sich dieses Geld abgeholt. Weißt du warum? Weil der Vers nicht in der Bibel steht. Der Vers steht nicht drinnen, dass Gott unsere Sünden vergisst, sondern die Bibel sagt, er gedenkt unsere Sünden nicht. Und hier ist ein großer Unterschied. Und ich lese euch diesen Vers vor und ich werde ihn euch dann auch erklären, damit ihr so vergeben könnt, wie Christus vergeben hat, der unsere Sünden nicht mehr gedenkt. Weißt du, dass das möglich ist? Ich habe mir auch gedacht, das geht doch gar nicht. Ich kann doch die Erinnerung nicht auslöschen meiner Kindheit. Ich kann doch sie nicht wegmachen. Das, was ich erlebt habe, habe ich erlebt. Das Trauma, was ich durchgemacht habe, das habe ich durchgemacht. Und erst als ich verstanden habe, was das bedeutet und wie er mir in Christus vergeben hat, erst danach konnte ich das auch anwenden in der Vergebung der anderen gegenüber. Hebräer Kapitel 10, Hebräer 10, Vers 16 bis 18. Ihr, die ihr meine Lehre über den neuen Bund euch angehört habt auf YouTube, ihr, die ihr das Buch gelesen habt über den neuen Bund und auch das Leben ohne Beschränkungen, da wisst ihr ja, wie viel wir auf den Hebräerbrief eingegangen sind, was den neuen Bund und das verbrachte Werk des Kreuzes anbetrifft. Und lesen wir mal diesen Vers durch, oder diese drei Verse durch, und dann werde ich darauf eingehen und dir zeigen, dass du sie wohl so vergeben kannst, wie Christus dir vergeben hat. Der gedenkt nicht mehr an deine Sünde. Das ist der Bund, den ich mit ihnen schließen will nach diesen Tagen, spricht der Herr. Ich will meine Gesetze in ihre Herzen geben und sie in ihre Sinne schreiben. Sagt er auch, an ihre Sünden und ihre Gesetzlosigkeiten will ich nicht mehr gedenken. Wo aber Vergebung für diese ist, da gibt es kein Opfer mehr für die Sünde. Also die Bibel bringt klipp und klar, das nicht mehr gedenken an ihre Sünden in Zusammenhang mit Vergebung für ihre Sünden. Wenn wir so vergeben müssen, wie Christus uns vergeben hat, und ein Teil der Vergebung Christus für mich ist es, nicht mehr zu gedenken an meinen Sünden, dann heißt das, auch ich darf nicht mehr an die Sünden, die andere mir zugefügt haben, mir angetan haben, wo sie sich an mir versündigt haben, gedenken. Und genau hier ist der Punkt, wo viele Leute sagen, Reinhard, das ist ja nicht möglich. Doch, es ist möglich. Und da werde ich euch einige simple Schlüssel geben. Drehen wir mal umher. Diese Schlüssel, die sind simpel, aber sie sind sehr powerful. Mir haben sie sehr geholfen. Erstens, das ist der erste Schlüssel, vergessen, das soll ein S sein, dieses zweite hier, vergessen und nicht gedenken. Mal das erste, ich schreibe das nur so auf. Danke, dass ihr mich hier schon vergeben habt, dass dieses S hier etwas eigenartig hier geraten ist. Also erstens, vergessen und nicht vergeben sind zwei völlig unterschiedliche Paar Schuhe. Die Bibel sagt uns niemals, dass Gott vergessen hat, was du getan hast. Ich finde keine Bibelstelle, wo Gott vergesslich ist. Ganz im Gegenteil, die Bibel sagt uns, Gott ist nicht einer, der vergisst. Er erinnert sich an unsere guten Taten, er wird uns auch belohnen. Also Gott ist kein vergesslicher Gott. Und genau hier habe ich gemerkt, wo sich so viele Menschen schwer tun, die sagen, ich kann nicht vergeben, so wie Jesus mir vergeben hat, denn immer wieder denke ich daran, was die mir angetan haben. Und hier müssen wir, das Erste, was wir verstehen müssen, ist, es ist ein Unterschied, ob ich die Dinge vergessen habe, die mir andere angetan haben, oder ob ich mich entschieden habe, nicht mehr daran zu denken. Was ist jetzt der Unterschied? Wir denken oder wir haben oft verstanden, dass in dem Augenblick, wo ich sage, ich gedenke nicht mehr an das, was sie mir getan haben, heißt das auch, dass die Erinnerung weg ist. Das heißt, ich habe es vergessen. Aber so ist das nicht. Und hier ist der zweite Punkt, der mir total geholfen hat. Also so sehr geholfen hat. Wechsle deine Erinnerung aus. Wechsle deine Erinnerung aus. Was bedeutet das? In dem Augenblick, wo Gott auf dich sieht, hat er nicht vergessen, was du gestern getan hast. Hat er nicht vergessen. Gott schaut nicht auf dich und sagt, ich habe völlig vergessen, dass du gestern zornig warst. Ich habe völlig vergessen, dass du Ehebruch begangen hast. Ich habe völlig vergessen, dass du gestohlen hast. Ich habe völlig vergessen, dass du gelogen hast. Das habe ich ganz vergessen. Wie ist mir das entschlüpft? Sondern was geschieht? Der Teufel ist der Verkläger der Brüder. In dem Augenblick, wo der Teufel kommt und sagt, schau auf, was er getan hat. Er hat gelogen. Worauf blickt Gott dann? Er schaut auf Christus, auf das vollkommene Lamm. Und Gott wechselt die Erinnerung aus. Anstatt sich daran zu erinnern, was du getan hast, erinnert er sich daran, was Jesus für dich getan hat und wie sein Blut deine Sünde eliminiert hat. Er entscheidet sich, an den Sieg des Kreuzes zu erinnern, anstatt sich an deine Sünden zu erinnern. Wenn du eines Tages vor Gott stehst, was wird geschehen? Du bist rein, völlig heilig, völlig gerecht, weil Gott sich entschieden hat, sich an das zu erinnern, wer du in Christus bist und was er in Christus für dich getan hat und nicht an das zu erinnern, was du getan hast. Und das können wir auch. Wisst ihr, wie oft in Eheproblemen, wo es aussieht, dass die Ehe feststeht. Das Einzige, was Leute tun, ist, sie können nicht vergessen. Der hat Ehebruch begangen. Ich habe ihm vergeben, aber ich kann einfach nicht vergessen. Und dann sage ich zu ihm, du entscheidest dich, dich an diesen Erinnerungen festzuhalten, wo er den Ehebruch begangen hat. Warum erinnerst du dich nicht an die Verliebtheit? Warum erinnerst du dich nicht an die herrlichen Tage, die du erlebt hast? Warum erinnerst du dich nicht an glückliche Zeiten miteinander? Warum entscheidest du dich nicht jedes Mal, wenn in dir hochkommt die Sünde, die der andere gegen dich getan hat, erinnerst du dich daran einfach, dass Gott ihm vergeben hat und deswegen vergibst du ihm auch? Erinnerst du dich oft, manchmal hilft es mir, weißt du, was mir oft manchmal geholfen hat? Manchmal mache ich mal Pause und ich ganz bewusst entscheide mich, mich selbst daran zu erinnern, wo wäre ich heute, wenn es nicht um die Gnade und die Vergebung Gottes wäre. Und dann sage ich mir, ich wäre schlimmer als er. Ich bin eigentlich im Potenzial schlimmer als der Kriminelle in seiner Handlung. Und ich erinnere mich an, was Gott in mir getan hat, indem er mir völlig vergeben hat. Und diese Erinnerung, mit der wechsle ich dann die Erinnerung aus an dem, was er getan hat. Der dritte Punkt, also ich tausche meine Erinnerung aus. Und der dritte Punkt, der mir auch sehr geholfen hat, nämlich ist, die Definition. Und ich werde euch das erklären. Die Definition. Die Bibel sagt nämlich nicht, dass wenn wir so vergeben müssen, wie Christus uns vergeben hat, dass wir keine Erinnerung mehr haben dürfen, sondern was sagt die Bibel? Er gedenkt unserer Sünden nicht mehr. Das heißt, er definiert etwas ganz anderes in meinem Leben. Er macht jetzt mich von einem Sünder zu einem Heiligen. Er hat die Definition völlig umgewandelt, völlig umgestaltet. Er schaut auf mich heute durch das, was Christus getan hat. Er sieht mich in meinem Potenzial und nicht in meinem Versagen. Und er hat mir eine neue Identität, eine neue Definition gegeben. Und wenn ich jetzt Erinnerung habe an das, was die anderen mir getan haben, dann kann ich das als Sünde definieren. In dem Augenblick, wo ich das als Sünde definiere, dann ist die gleiche Erinnerung da, mit dem Schmerz verbunden, was die mir angetan haben. Oder ich sage, okay, die Erinnerung ist da an der Handlung, die sie mir getan haben, aber ich sehe, ich definiere das nicht mehr als Sünde ihm, mir gegenüber, denn die Sünde habe ich ihm vergeben. Und weißt du, und so habe ich auch Heilung von dem Trauma erlebt. Es war bei mir früher so, ich war da schon verheiratet, wenn ich nur gedacht habe an meinen Missbrauch. Es war so, ich wurde als Kind missbraucht, ich konnte das nicht mal aussprechen. Heute kann ich darüber reden, heute sind Erinnerungen da, aber ich gedenke nicht an die Sünde, die sie mir getan haben. Und es ist ein Unterschied, ob ich mich erinnere an das, was sie getan haben, oder ob ich ihre Sünde gedenke. Denn im Augenblick, wo ich an das, was ich mich erinnere, ich das als Sünde definiere, haftet ein tiefer Schmerz in meinem Herzen, mit dem lebe ich hier. Und so habe ich Heilung erlangt in meinem tiefsten Herzen von allen möglichen, was mir Menschen in meiner Lebenszeit, in meinem Wandel mit Christus angetan haben, nämlich Erinnerungen sind da, aber ich gedenke nicht mehr, dass das Sünde war. Warum? Die Sünde habe ich vergeben. Das heißt, die haben es getan. Ja, haben sie sich an mir versündigt? Die Sünde habe ich vergeben. Also ich definiere nichts, an was ich mich erinnere, als Sünde der anderen mir gegenüber. Von dem her, ich gedenke nicht mehr ihrer Sünden. Habe nicht vergessen, was sie getan haben, aber ich gedenke nicht mehr als Sünde. Ich definiere das nicht mehr, was sie mir angetan haben als Sünde. Denn die Sünde habe ich ihnen vergeben. Was bleibt? Eine Erinnerung, die nicht schmerzt. Aber es bleibt, dass ich nicht mehr daran als Sünde denke. Das habe ich nicht so definiert, weil ich die Sünde ja vergeben habe. Ich hoffe, das ergibt einen Sinn für euch. Ich hoffe, ihr könnt das anwenden und ihr werdet sehen, so kommt ihr zur wahren Freiheit. Tschüss und bis bald. Sprecher ist, wenn wir angeklagt werden vom Teufel oder von anderen, dann heißt das, wir müssen zu einem Punkt kommen, wo wir lernen, so